Hallo, Herr Pohlmann, Haugast, das ist am Telefon. Ja. Jetzt, Entschuldigung, was ich gesagt habe, in einer Stunde, das ist ein bisschen später geworden. Was so, ist heute, was ist heute passiert? Das war da so, am Freitag, am Karfreitag um 11:30 bei der Nacht hat die Polizei geklingelt am Haus. Und welche Uhrzeit? Um 11:30. Ja. Nachts. Dann haben sie geklingelt und haben ganz normal gefragt, weil ich habe noch einen Cousin auf Besuch da gehabt, wegen meinem Cousin. Sie hätten ihn angeblich an einem Casino angetroffen, weil er erst 16 Jahre ist. Dann habe ich gesagt gehabt, wo er schläft. Dann sage ich, da ab und zu auf der Couch, habe ich gesagt gehabt, aber nur auf Besuch. Und bis ich umschauen konnte, hat sie an dem Haus schon mal angestürmt und sein Aufhören haben einen Robert gefunden. Dann haben die den die Treppen runtergeschlagen und den haben sie nicht, er hat sie aber nicht gewehrt. Er hat gesagt, bitte, ich habe nichts gemacht, bitte, sie sollen aufhören. Dann haben sie ihm die Rippen gebrochen. Also die siebte Rippe von ihm ist kaputt. Dann haben die da herin im Wohnzimmer niedergeschlagen am Boden, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Und im Elektroschock an den Armen bearbeitet. Ja. Und dann haben sie mitgenommen ein Ding, also auf die Polizei, dann haben sie ins Krankenhaus gefahren wegen der Rippe. Dann hat der Doktor gesagt, das ist eigentlich nicht zu verantworten mit der Rippe wegen der Lunge, weil die Rippe kann auf die Lunge stoßen. Dann hat der Polizist gesagt, unterschreiben Sie das und fertig. Und jetzt schirmen sie meine zwei Herren auf die Flucht drin, der Robert schaut ganz schlimm aus. Hat schwere Verletzungen, ich habe auch die Polizei gesagt, auch wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung muss der Robert machen. Jetzt habe ich der Anwalt gesagt, ich sollte ihm gleich die Vollmacht mitnehmen, in die JVA, dass er es unterschreibt. Die haben mir die Vollmacht nicht unterschreiben lassen. Welche Vollmacht? Für den Anwalt, dass der Anwalt in Kraft treten kann von Robert, weil es war ja kein Freitag und seitdem haben wir ihn ja nicht mehr gesehen. Sie wissen gar nicht, wo er ist? Jetzt doch, das war ja seit dem Freitag, hab mich nicht mehr gesehen, hat der Rechtsanwalt, weil am Samstag war der Rechtsanwalt noch bei mir, der hat die Spurensicherung vorbeigeschickt, weil die haben mir das ganze Wohnzimmer verwüstet, die Polizei. Und dann hat er gesagt gehabt zu mir, weil ich habe einen Besuch gehabt, eine Stunde, dann hat er gesagt zu mir, ich soll ihm die Vollmacht mitnehmen, dass er die gleich unterschreibt, dass er gleich, er hat zwar so aber er hat, dass er direkt in Kraft treten konnte. Er hat vor abends mal verweigert, dass er die Vollmacht unterschreiben darf. Also das war brutal, weil die den da herinnen niedergeschlagen haben. Ja, warum? Weil die hat doch da den angeblich, also wie gesagt gehabt, die hat doch damals einen Einspruch eingelegt. Immer wieder gegen den Haftding. Und da hat er Haftunfähigkeitsattest gehabt und das haben sie mir auch wieder abgelehnt. Die haben mir alles abgelehnt. Und seitdem her, die sind jetzt, die haben nicht einmal einen Untersuchungsbeschluss und gar nichts gehabt. Und da ist immer nur um die alte Sache gegangen. Ach so. Also das war nichts Neues. Der Robert hat nichts Neues gehabt. Und jetzt weiß ich momentan nicht mehr, was ich machen muss. Oder wo ich mich irgendwo noch hinwenden muss oder so. Also ihm geht es gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Was macht der Rechtsanwalt für Sie? Gibt er sich der Mühe? Der Rechtsanwalt hat, der muss ich sagen, das ist, der hat Polizei angerufen und hat gesagt, der hat die Polizei gleich angeschrien am Telefon und hat gesagt, was das soll, dass sie da so viele Leute brauchen und dass die Motor zusammenschlagen, obwohl das er wehrlos, Robert hat wirklich die ganze Zeit gesagt, bitte aufhören oder so, ich mach doch nichts. Dann hat er den Polizisten nochmals Pfefferspray in die Augen und hat ihn am Boden, haben einen Rippen gebrochen. Und dann hat er das Blau ins Auge, hat er ganz blau dort und da haben sie ich hab so eine Tischdeko am Tisch gehabt, das war so ein Glas. Das ist zerbrochen und die Spitzen haben sie an die Augen gekräuten. Was haben die gemacht? Die haben die Spitzen von der Glas, also von dem Deko, das haben sie ans Auge gekräuten, dass er richtig blau geworden ist. Also hat er gesagt, der war froh, dass der Polizist nicht nur zugestochen hat. Die haben einen Wohnzimmertisch kaputt gehauen. Die haben mir die ganze Wohnung, ich habe da einen ganz großen Steinlöwen, also Tigerherrin, da steht so ein Porzellanlöwen, ungefähr 1,20 Meter, den haben sie am auch drüber gehauen. Also die haben den wirklich da herin brutalst niedergeschlagen. Das war am Freitag. Das war am Freitag, am Karfreitag um 11:30 bei der Nacht. Ich hätte ja gar nicht aufgemacht, wenn der Polizist nichts gehabt hat. Da geht es um meinen Cousin, sie haben den aufgegriffen. Und ob sie bitte schauen dürfen, wo er schläft, also ob er da vom Platz sagt, ja, wo gesagt, der schläft da im Wohnzimmer. Und wir haben ja jetzt wieder Haus. Dann sind die aufgestürmt, wie die Wahnsinnigen, haben jedes Zimmer durchsucht. Gut, es waren viele Zeugen da. Ich bin froh, dass viele Bekannte da waren. Das war, sagen wir, zu siebt. Und der Anwalt, von dem wo ich dann gleich erst habe, der hat die Spurensicherung kommen lassen und hat gesagt, dass das alles fotografiert wird. Hat er gesagt, weil das ein Nachspiel hat. Also das ist ja Wahnsinn gewesen. Haben Sie auch Fotos gemacht? Ja, Fotos sind alles da. Digitale Fotos? Ich hab's per Handy gemacht. Ich hab schnell welche geknipst und mein Sohn hat halt da welche, die waren Ding. Also das war Wahnsinn. Haben Sie auch die Personen geknipst? Die Personen, wie gesagt, das habe ich, die Personen habe ich nicht mehr knipsen können. Die Polizisten wollten den Namen nicht rausgeben. Dann hat der Anwalt gesagt, sie müssen mir jetzt nicht die Namen geben, aber ich komme ihnen schon dahinter. Das waren vier Polizisten, zwei Polizistinnen wohlgemerkt. Die haben die Türe, die Wohnzimmertüre, dass man nicht rein kann. Und ich habe doch im Wohnzimmer keine Türe nicht, sondern nur so einen Durchgang. Und die haben sich da vorgestellt und die anderen zwei Polizisten haben an Robert Herrinner so niedergeschlagen, dass ich mir ehrlich gedacht habe, der ist tot und steht nicht mehr auf. Der hat sich schon gar nicht mehr bewegt und die haben trotzdem nur eine Droschen, der blöd. Also haben Sie ihn eigentlich ohne rechtlichen Grund mitgenommen? Die haben keinen Durchsuchungsbeschluss gehabt, die sind unter einem falschen Vorwand einer. Die haben zu mir gesagt, sie kommen wegen meinem Cousin. Dann habe ich gesagt, der liegt da normalerweise, ob sie bitte die Schlafstelle von ihm sehen können. Dann sage ich, ja, habe ich gesagt, ab und zu, wenn er da ist, liegt er da auf dem Sofa, im Wohnzimmer, also im Erdgeschoss. Und bis ich das überhaupt gesagt habe, sind die zwei Polizisten aufgestürmt und haben einen Robert runter. Also die waren nicht darauf aus, um meinen Cousin, sondern die sind regelrecht reingestürmt und haben den runter. Aber die haben den die Treppen runterlassen und im Wohnzimmer, ich sage ja, der ist gesundheitlich so schlecht beieinander. Jetzt haben sie ihn in die JVA auf Landshut da. Und dann hat er, wenn ich vorher besucht habe, ich habe ihn besucht können, jetzt wird er verschubt auf Stadelheim. Gab es denn zwischendurch irgendeinen Beschluss, dass er dort rein müsste? Die haben ihm doch damals den Haftantritt geschickt, das, wo wir noch bei Erna waren. Ja. Dann hat der Robert aber auch Haftunfähigkeitsattest gebracht. Dann ist ihm das angeblich, da hat es geheißen, das ist ein Gefälligkeitsattest. Dann haben sie ihm das abgelehnt. Ja. Dann haben wir wieder einen Einspruch eingelegt. Dann hat es geheißen, die Frist hat nicht passt. Dann hat er mal vom Rechtsanwalt quittieren lassen, dass die Frist passt. Ja. Dann hat es geheißen, das hat ohnehin sowieso nichts zu tun damit. Es ist trotzdem abgelehnt. Und dann ist der Robert, das ist ein paar Mal ist der Schriftverkehr hin und her gegangen und die haben uns alle möglichen Atteste niedergeschmettert. Und zum Schluss also war es so, da haben sie dann an Robert gesucht, dann wollten sie ihn mitnehmen. Und ich habe halt Robert jetzt über ein Jahr, die sind 3-4 Mal gekommen, die sind gar nicht mehr so oft gekommen zum Schluss jetzt. Robert war nie da, da hat es nichts gegeben und am Karfreitag um 11:30 bei der Nacht haben sie unter dem falschen Vorwand einer geschlichen. Sag, mein Sohn mit 12 Jahren, der war auch anwesend, der hat das auch miterlebt, wie die auf dem Robert eingeschlossen haben. Aber die haben uns nicht zuhören lassen. Und Sie haben mit ihm seitdem nicht mehr telefoniert? Ich hab an Robert, wir sind am Freitag geholt haben, ich hab gestern angerufen, da hat es geheißen, Besuch erst, das ist noch nicht. Und dann hat der Herr gesagt, ja, kommen Sie heute, weil ich gesagt habe, mein Sohn hat gesagt, hat eine Osterferien, anders geht's mir momentan nicht hin. Und heute habe ich ihn in der JVA, er hat ja den Rippenbruch, er ist überall ganz blau, er hat auf der Seite von dem Elektroschock, also die, ich weiß nicht, die nennt man Elektroschocker, da hat er links und rechts hat er die Hände auf, also die das Handgelenk, wo dann die Elektroschocker angesetzt haben. Aber Robert hat wirklich, er hat er nicht zurückgehauen, er hat gar nichts gemacht, er ist wehrlos am Boden gelegen und hat gesagt, bitte aufhören, ich habe nichts gemacht. Und dann haben sie Pfefferspray aus und nochmal in die Augen reingeschüttet. Die haben ja 3-4 Mal Pfefferspray in die Augen. Und wie viele Zeugen gibt's dafür? Wir sind mal zu siebt. Sieben? Sieben sind wir. Haben das, also mit dem Sohn sind sie. Mein anderer Sohn war auch da und hat gesagt, und jetzt reicht's, hat er gesagt, so was kann nicht sein. dann ist der Polizist ein bisschen kleinlaut geworden. Da wenigstens, weil die haben man ja abgeführt ohne Schuhe und das T-Shirt war ja komplett zerrissen. Und dann haben sie man draußen im Garten auf der Terrasse stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, ob er bitte was zum Anziehen bringen darf, weil das ist ja total kalt gewesen in dieser Nacht. Nein, dann ist mein Sohn hergegangen und hat ihm Schuhe hingestellt und hat gesagt, ich habe wenigstens die Schuhe. Und dann hat er die Schuhe noch anziehen können. Also die haben den dann, nachdem dass er sich eh schon einmal bewegt hat, noch in die Kälte ausgezerrt. Mhm. Also Sie können sich das wesentlich vorstellen, Herr Pohlmann, wie schlimm dass das war. Das liegt alles an Altötting. Ich weiß nicht, aber momentan wirklich, mir steht der Kopf, ich habe seit Freitag fast keinen Schlaf nicht mehr. Ich habe sowas noch nie gesehen, weil ich hätte ja nichts gesagt, wenn sie der Robert gewehrt hätte oder er wollte abhauen. Dann hätte ich gesagt, ich verstehe es, dass die vielleicht zurückhalten wollten. Aber der Robert ist da am Boden gelegen und hat gesagt, bitte aufhören. Und die haben ihm alles über den Kopf und über den Rücken geschlagen und die sind dann mit die Knie einig, dass die Rippenbrocher sind. Waren die Leute bewaffnet? Das kann ich nicht mehr sagen, Herr Pohlmann, das weiß ich nicht mehr. Das ist so schnell gegangen. Ich weiß nicht einmal, wo die den Elektroschocker hergehabt haben. Ich habe das dann heute am Robert seine Handgelenke, weil die direkt auf sind, sage ich, Schatz, ich habe gesagt, woher kommt das? Dann sagt er, die haben einmal einen Elektroschocker angesetzt, so stark, dass die direkt die Haut, also die erste Ding, dass der Rufer, sagt man in Bayern, so eine Kruste von den Elektroschocker dort ist. Also man sieht genau die Punkte, wo die angesetzt haben, das ist direkt verbreitet. Wo sind denn Ihre Zeugen jetzt? Sind das Besucher gewesen? Leute, die zu Besuch waren? Es war von meinem Sohn. Mein Sohn ist 8. Die Freundin, die ist auch da gewesen. Dann war von Robert der Bekannte da, der ist auch da gewesen. Also dann war nochmal ein Bekannter da, der ist auch da gewesen. Also es waren wirklich, wir sind mal zu 7 insgesamt. Aber die sind jetzt nicht da, oder? Mein Sohn ist in der Arbeit, die Freundin ist in der Arbeit, Bekannte sind daheim. Nein, jetzt momentan bin ich allein daheim. Mhm. Können Sie mir per E-Mail die Bilder senden? Muss ich aber erst schauen, Herr Pullmann, dass ich deswegen, bis mein Sohn kommt, weil ich habe einer damals schon gesagt, ich käme mit dem Internet nicht so gut aus. Mhm. Dass ich die Fotos versenden kann. Ich habe das mit der E-Mail noch nicht so heraus, aber wie gesagt, das ist gar kein Problem nicht. Sagt ja der Robert, der hat ja noch geblutet herinnen und die Blutspuren, also das war ja Wahnsinn. Mhm. Sie wohnen jetzt noch in Altötting? Ich habe vorher in Neuötting gewohnt und jetzt wohne ich in Altötting. Wir haben wieder ein Haus genommen. Tja. Ich habe aus Altötting mehrere Beschwerden bekommen. Was Korruption betrifft. Ich habe sowas noch nie erlebt, wenn ich die niedergeschlagen habe. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Dann wollte ich einen Notarzt anrufen. Habe ich gesagt, der rührt sich nicht mehr. Bitte einen Notarzt. Dann sagt der Polizist, schreit mir und sagt nein. Welche politische Partei ist bei Ihnen vorwiegend vertreten? CSU? Herr Pohlmann, ja, ich kenne mich da nicht so aus. CDU, CSU, also ich weiß nicht, was da momentan herunten wird. Gesagt, ich habe normalerweise politisch, da bin ich wirklich, da ist mein Fachkenntnis zu wenig. Mhm. Von der welcher? Der Rechtsanwalt an sich ist schon gut, muss ich sagen, der war gleich Angreifer und hat gleich die Spurensicherung vorbeikommen lassen. Ja. Und hat gesagt, dass der Tatort bestand herin, also dass die Tatortaufnahme, das ja nicht Ding. Dann ist aber der Rechtsanwalt nachher gesagt hat, wenn die kommen, hat er gesagt, anrufen, dann ist er gleich da. Dann wollten die gerade fahren, dann ist der Rechtsanwalt gekommen und der hat auch nochmal alles fotografiert. Der Rechtsanwalt war bei Ihnen zu Hause? Der war daheim, der hat das selber gesehen. Der hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Der hat ja gleich bei der Polizei angerufen und hat den Polizisten dann wirklich, den Chef von der Polizei, ich möchte die Namen, hat er gesagt gehabt. Dann hat der Polizist gesagt, so ungefähr, er weiß es jetzt nicht. Dann sagte er, kommt dann ja schon dahinter, wer da dabei war. Mhm. Also das war wirklich, das war, ich hab mir ehrlich gedacht, der liegt am Boden, der hat es ja nicht mehr gerührt. Ja. Und heute, wie ich ihn besucht habe, die ganzen Rippen oben, das macht nur noch. Und das wahrscheinlich jetzt sogar da rechts, ich habe schon gesagt, hab, wir kommen das sofort, das sind jetzt auf Stadelheim verschoben, dass wahrscheinlich die Narben heilen, beziehungsweise die ganzen blauen Flecke, weil der ist am ganzen Körper übersät mit blauen Flecken. Dann hat er auf der Seite eine ganz lange, weiß nicht, ist das eine Schnittwunde oder eine Risswunde, die ist ungefähr 20 Zentimeter an der Niere entlang. Mhm. Also das war wirklich unmenschlich. Wie heißt der Rechtsanwalt? Neuberger. Neuberger. Das war ganz ein netter Mann, muss ich sagen. Der hat sich da gleich umgegriffen. Der hat denen gleich Gas gegeben, dass das nicht geht. Aber anscheinend ist das, weil der Herr Stallinger, der wo ich damals gesagt habe, der Staatsanwalt, der ist ja jetzt Richter in Mühldorf. Das ist bei uns die nächstliegende Station, 10 Kilometer von hier. Mhm. Wie ist die Telefonnummer von dem Rechtsanwalt? Haben Sie die? Hoppala, einen kleinen Augenblick, ich hab's im Handy drin. Hoppala, einen Augenblick. Hoppala, wie ist das? Die müsste dann auch nochmal, wenn ich einer, ich kann es einer dann auch nochmal schicken, ich hab's im Handy drin und da telefonieren wir gerade. Haben Sie vielleicht ein Papier von dem Rechtsanwalt da liegen? Mama, hast du die Telefonnummer von dem Rechtsanwalt? Vom Ding? Schau mir eine und der Neuberger. Nein. Mama schaut schnell ins Internet ein, ich hab das gleich. Mhm. Also wie gesagt, Herr Pohlmann, das war wirklich einer der schlimmsten Momente, wo ich gesagt habe, sowas kann nicht sein. Schlimmer als der Fall damals? Für den Robert muss ich ehrlich sagen, also ich muss für mich als Mensch, bin ich ganz ehrlich, war das das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Weil ich konnte da von Menschen, der sich am Boden nicht mehr bewegt, konnte nicht nochmal mit den Knie ins Ding reinhupfen. Und die haben da herinnen niedergeschlagen, das war brutal. Aber Sie wussten auch, dass er verletzt gewesen ist? Die haben, na klar, ich habe ja noch gesagt, die haben ja so niederdroschen da herinnen, dass ich gesagt habe, ich verständige einen Notarzt, sage ich, der liegt am Boden, der rührt sich nicht mehr. Dann hat mir der Polizist angeschrien, nein. Ich meine was anderes, er war doch zu Hause gewesen wegen dieser Haftunfähigkeit. Die haben mir das, ich habe ja gesagt, Herr Pohlmann, die haben mir das immer wieder niedergeschmettert, die Haftunfähigkeit. Dann ist wieder ein anderer Haftungsgrund gekommen, das ist ja immer wieder so hin und her gegangen. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt halt mal, dann hat er noch Gnadengesuch geschrieben. Und da ist er dann auch nichts mehr gekommen und gesagt, was Schatzel, das kriegen wir so auch. Und irgendwann haben wir gesagt, Herr und schon irgendwer. Dann sind sie ein paar Mal gekommen und haben gesagt, wollten sie ihn verhaften, den Robert, und haben gefragt wegen Ding, ob der Herr Winter da ist. Sag ich, nein, habe ich gesagt, der ist nicht da. Dann haben sie mal angeschaut, sie haben ihn nicht gefunden und sind wieder gegangen. Und am Freitag um 11:30 bei der Nacht haben sie sich unter einem falschen Vorwand reingeschlichen. Mhm. Es ist wichtig, wenn es geht, dass der Rechtsanwalt einmal zu dem Robert hinfährt und dann auch Fotos von dem Robert macht. Einsicht in die Arztunterlagen und das alles kopiert. Nein, Vorwahl. 08671 und dann der Reihe nach. Weiter, Mama. 97. Also 97. 67. 67. 0. 0. Und der heißt? Neuberger. Mhm. Und jetzt wird er wahrscheinlich so hin und her verschoben, dass der Heilungsprozess schneller vorangeht. Ja. Aber Sie wissen nicht genau, wo er ist. Es war so, ich habe ihn um 9 Uhr in der Früh besuchen dürfen, eine Stunde, das war in Landshut. Dann hat er gesagt, Schatz, hat er gesagt, schau, dass dein Rechtsanwalt erreicht hat, er sagt, die wollen mich um 1 verschoben nach Stadelheim. Und dann geht er wieder auf Schub. Die schieben den von A nach B. Hm. Wann können Sie ihn das nächste Mal besuchen? Ich weiß gar nicht. kümmern. Ich weiß momentan, er hat mir das halt noch gesagt gehabt und seitdem her weiß ich nicht. Und ich wollte den Doktor im Krankenhaus anrufen, der ihn untersucht hat. Der wusste, dass er bisher war das eigentlich nicht. Er hat gesagt, dass der Robert Ding, weil die Polizei haben gesagt gehabt, unterschreiben Sie das jetzt und fertig. Ich weiß zwar jetzt den Namen von dem Doktor, aber der Doktor ist im Urlaub. Ich lese immer Ihre E-Mails und jetzt haben Sie wegen Tibet einen Gesprächspartner gesucht. Ja, richtig. Ja, ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit, aber ich habe mich schon sehr lange mit Tibet beschäftigt. Und ich wollte halt schon, dass wir vielleicht ein andermal noch, weil ich muss dann in eine Stunde aus dem Haus gehen und muss mich dann noch anziehen. Aber ich habe das jetzt erst gelesen. Ich kenne diese fürchterliche Polizeigewalt im Tibet. Ja. Die anständigen, braven Menschen, ne, die dort ihre Gebetmühlen benutzen, ne, und die wollen denen ihre wunderschöne buddhistische Glaube zerstören und die werden gefoltert und umgebracht und die ganze Welt schaut zu. Ja. Und der Bundeskanzlerin empfängt die Dalai Lama und gleichzeitig lässt sie zu, dass dem Tibet das alles passiert und sie macht wirtschaftliche Beziehungen mit China. Mhm. Ich habe ihr schon irgendeinmal, gerade da, wo sie den Dalai Lama empfangen hat, habe ich ihr ein E-Mail geschrieben, aber ich habe natürlich keine Antwort bekommen. Ne? Nein, es geht um die Bilder im Internet, die dort zu sehen sind. Ja. Ja, und ich brauche eine Berichterstattung zu diesen Bildern. Ach so, wo kann ich sie abrufen? Also, wenn ich da drauf klicke. Also, ich kann ihr natürlich per E-Mail nochmal ein paar Hinweise geben, welche Bilder und wo man die findet. Aber das sind hauptsächlich die Bilder, wo davon etwa so 5 Personen geschrieben wurde, die dann wohl irgendwie überfallen und erschossen worden sind. Ja, es ist fürchterlich, was da alles passiert. Und es ist wirklich eine große Gefahr für die ganze europäische Welt eigentlich. Nicht nur für diese arme Tibeter. Der Dalai Lama, der geht ja natürlich betteln. Der muss ja seit 14. Lebensjahr in Dar es Salaam lebt er, in Exil. Und er geht natürlich betteln zu sämtlichen Staatschefs, weil die jungen Menschen flüchten aus Tibet und die studieren auf sämtlichen Hochschulen auf der ganzen Welt. Ne? Anders kann er seinen Leuten aber nicht helfen, weil wenn er da zurückgehen würde, dann würden sie ihn umbringen. Ne? Das ist es. Und er hat schon auch von der Kanzlerin Geld bekommen dafür, ne? Das stimmt, aber deswegen wird er auch oft gehasst. Ne? Er war einmal da, eine Freundin von mir ist in den Buddhismus übertreten, weil sie dort war und das hat sie so fasziniert. Und die geht auch öfters dahin, sie weiß immer, wo der Dalai Lama einen Vortrag hält in Deutschland. Und da haben sie ihn auch angegriffen und wollten sie ihn steinigen, Leute. Wo war das? Das war in Nürnberg, das war aber schon, weiß nicht, 2 oder 3 Jahre her. Und die hat mir nicht gesagt, ne? Da hätte ich eigentlich hingehen können. Aber sie wusste auch nicht, dass ich mich auch interessiere. Aus welchem Land sind Sie? Bitte? Aus welchem Land sind Sie? Ich bin aus Siebenbürgen. Ich habe Sie schon mal angerufen, deswegen schicken Sie mir die Mails. Ja. Auch, ne, was der Rechtsstaat mit mir gemacht hat. Ne? Ich kann mich erinnern, Sie hatten die Polizeigewalt. Ja, ja, Polizeigewalt, ne, und letztendlich, ich bin dagegen angegangen und hatte auch Erfolg, ne, ich bin aus dem Bundeszentralregister gelöscht worden, weil die wollten mich kriminalisieren, dadurch, dass ich angeblich schuldunfähig bin, damit sie mir Sachen in die Schuhe schieben, die ich nicht getan habe. Sämtliche Löschungen sind geschehen, frühzeitig und trotzdem habe ich immer Probleme noch damit, weil sie das hier in diesem kleinen Ort Vilshofen jeden erzählt haben, dass ich verrückt bin. Wann haben Sie Zeit für dieses Thema im Tibet? Ja, ich bin heute Abend, weil ich muss dann noch zur Physiotherapie. Was ist Ihnen am liebsten so abends? Ja, jede Uhrzeit. Meine Uhrzeit ist egal, weil ich komme dann so gegen 8 Uhr nach Hause und ehrlich gesagt, ich kann seitdem nicht mehr wirklich schlafen. Ich schlafe 1-2 Stunden, dann wache ich wieder auf. Ich kann nie mehr schlafen. Ja. Kennen Sie das auch? Nein. Na, da sind Sie froh, weil dann ist man irgendwie ziemlich kaputt, ne? Aber Sie haben mir alle diese Bilder geschickt und diese arme Frau da in der Psychiatrie. Also das ist alles eine Unverschämtheit. Den Fall Mollat habe ich studiert, auch alles habe ich angeschaut, ne? Da war doch die Story am ARD, das kann man, glaube ich, noch abrufen, wie sich das zusammen, ne? Sogar der Richter hatte Schwarzgeld in der Schweiz. Und deswegen musste dieser arme Mann 7 Jahre in der Psychiatrie sitzen. Unglaublich, aber das haben Sie selber auch wahrscheinlich schon recherchiert, ne? Was wissen Sie über diesen Tibet-Fall, über die Lage dort? Die Lage ist sehr schlimm in Tibet. 1945 ist China dort einmarschiert und von seitdem quälen sie die Leute, die wollen denen diese schöne Religion verbieten und seitdem foltern sie alle diese buddhistischen Mönche dort, die Gebetmühlen, weil die haben so Gebetmühlen und das sind kleine Hunde, ne? Das sind so kleine tibetanische Terrier, die diese Gebetmühlen mit ihren Tatzen, also das muss so süß sein, ne? Und die leben nur für ihre Religion, das sind so wunderbare Menschen, die haben so eine schöne Seele, sie werden zu Tode gefoltert, immer und immer wieder. Ne? Ich höre die Nachrichten ab und zu, höre ich auch tatsächlich diese Sachen, dass das immer noch passiert. Und das, was halt auch noch sehr schlimm ist, machen Sie sich vielleicht darüber auch noch Gedanken. Russland, was Russland jetzt macht, ne, das ist sehr gefährlich. Ne? Dieser Putin, der möchte den ganzen, der ganze Sowjetunion wiederherstellen. Und dann möchte er alle diese armen Länder, die damals einverleibt worden sind. Was hat denn Litauen und Estland und Lettland, diese baltischen Länder und aber auch Kasachstan und Aserbaidschan und alle diese Länder, was haben denn mit den Russen zu tun gehabt? Gar nichts. Sie wurden einverleibt und ausgemerzt bis aufs Letzte. Und jetzt wollen sie ihre Freiheit und jeder möchte selber ihre eigene Regierung. Und der Putin will das jetzt wieder verhindern. Der will diese Leute alle wieder und er möchte auch diesen sogenannten Ostblock, wo ich auch herkomme. Wir haben ja selber erlebt, wie die Russen waren. Also man darf mit ihnen wirklich nicht, also sehr gefährlich. Und dieser Putin, der Vorgänger war okay, ne? Er wollte ja auch, dass da jetzt also alle frei sind und jeder selber sich entscheiden können. Der Gorbatschow, aber der Putin, der möchte alles wieder rückgängig machen. Und da ist Mord und Totschlag in Ukraine, auch in Moldawien. Kennen Sie denn Länder, wo auch gefoltert wird? Ja, gefoltert wird in Ländern, das ist ja natürlich Afrika. Ne? Afrika, das ist die arabische Welt, diese ISIS, ne? Da wird überall gefoltert. Die ganze Welt ist einfach grausam und man merkt direkt, dass der Offenbarung, ne, weil ich habe die Bibel öfters gelesen, auch ich glaube an einen Schöpfer, natürlich nicht fundamentalistisch, sondern klug, weil er das auch von uns so verlangt. Aber das mit der Offenbarung, die Visionen von Johannes, der im Insel Patmos an einen Fels angebunden war, hat diese Visionen gehabt über die Welt und er ist tatsächlich so, der Teufel ist so präsent auf diese wunderschöne Erde. Das ist wirklich gefoltert wird überall. Und das, was man mit uns macht, auch was man mit ihnen macht, ist ja eigentlich auch Folter. Die trauen sich ja nicht an unseren Körper, aber an die Seele. Ne? Und dann ist ja der Körper auch krank. Hatten Sie schon mal solche Bilder gesehen, wo diese Menschen aus Tibet getötet worden sind? Ich habe das immer nur gehört in den Nachrichten und manchmal zeigen sie dort Bilder. Aber selber habe ich noch nie so ein Bild gesehen. Da müsste man aber von irgendwoher solche Bilder bekommen können, aber wo? Ja, sagen Sie mir einfach mal schnell Ihre E-Mail-Adresse. Ja, Sie haben mir ja gestern vor 17 Stunden eine E-Mail geschickt. Ja, aber das ist ja im Verteiler gewesen, da sind ja tausende von Adressen. Marika? Moment. M-A-R-I-K-A? Ja. Titz, hab ich schon. Ja, genau. Ich sende Ihnen gleich, ich habe ja auch schon, also ich sende Ihnen welche zu. Und ja. Dann können wir gleich in 5 Minuten nochmal sprechen, ja? Ja, okay. In 5 Minuten können Sie wieder anrufen. Ja, okay. Oder wenn Sie die bekommen haben. Sie sehen die Bilder und dann rufen Sie einfach zurück. Okay. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, wiederhören. Roman? Ja. Ja, die Bilder, die sind mir bekannt. Das ist fürchterlich. Die haben gar nicht so lang her in den Nachrichten gezeigt. Welche Nachrichten waren das? Auf ARD. Aber da waren die Bilder wahrscheinlich ein bisschen verändert? Die Bilder waren ganz kurz nur eingeblendet und die Nachrichtensprecherin hat gesagt, dass sie das nicht zu lang machen wollen, weil sie fürchterlich sind. Hatten die Bilder denn irgendwelche Balken vor den Augen oder irgendwelche Veränderungen, so Anonymisierung? Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich hatte meine Brille nicht an. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen. Das war nur ganz kurz eingeblendet. Man hat also das brennende Körper und diese fürchterliche, ne, mit die blutigen, ne, jetzt das an diesem, das letzte Bild, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, weil sie gesagt hat, dass sie nicht alles zeigen, weil sie einfach fürchterlich sind. Mhm. Ja, also das ist wirklich grausam, was dort passiert. Kennen Sie auch so ein bisschen den Hintergrund zu diesen Tötungen? Ja, diese Tötungen und diese Folterungen sind die Mönche dort, weil der China ist seit 1945 dort einmarschiert und die ganze Welt schaut zu und die wollen denen ihre schönen Glauben zerstören. Aber was wollen die denn da einführen anstelle dieses Buddhismus? Ja, das sind doch Kommunisten, die Chinesen. Die wollen kein Gott. Also religionslos. Religionslos wahrscheinlich. Aber es gibt ja natürlich auch die Chinesen, die trotz allem, die werden bestimmt auch gefoltert, was wir gar nicht wissen. Weil da kommen ja die Nachrichten nicht mehr raus. Die haben ja auch ihren schönen Glauben, ne? Hat man denn in den Nachrichten etwas über diesen Hintergrund erzählt? In den Nachrichten haben sie einfach nur erzählt eben, dass diese Mönche gefoltert werden. Aber das weiß ich schon länger. Weil ich mich damit sehr lange beschäftigt habe schon, weil ich als eine Unverschämtheit finde, dass jeder dann China, warum ist China so reich? Weil jeder dort einkauft. Die dürfen sogar Plagiate machen. Die machen doch über alles Plagiate. Sogar die Mozartkugel hat sich rausgestellt. Und die dürfen das. Hier in Europa wird jeder bestraft. Ne? Mhm. Und dann wird man dort man kauft dort ein und man macht wirtschaftliche Verhältnisse mit China. Und wir werden überschüttet. Wahrscheinlich haben sie auch schon was Made in China gekauft, was sie gleich wegschmeißen konnten, oder? Man kann nichts kaufen, was Made in China ist. Weil fast alles nur sofort kaputt geht. Ne? Die werden sogar unterstützt, die Chinesen, dass sie ein Wirtschaftsmacht werden. Die haben eine sogenannte kommunistische Kapitalismus aufgebaut. Ne? Da muss man sich mal auskennen. Ne? Und die Leute dort in China, das ist ganz fürchterlich. Eine Freundin von mir, die ist Mormonin und die waren schon öfters da, weil die tun ja überall, ne, die versuchen da die Leute zu bekehren, sind auch recht nett, aber für mich trotzdem zu fundamentalistisch. Aber die selber, die das ja ausführen, die sind ja nett, ne? Die wollen ja was Gutes tun. Und die kennen sich da auch in China aus. Und die wissen ganz genau, dass in China ganz furchtbar schlimme Sachen passieren. Erst war nur ein Kind erlaubt. Und die anderen Kinder müssten entweder umgebracht werden oder sie haben sie irgendwo in einen Dorf abgesetzt, ne? Wo man halt nicht hinkommt, weil diese unübersichtliche kleine Dörfer, wo da überall gibt's, ne? Dann gibt es natürlich zu wenig Frauen. Da werden also Frauen geraubt und an diesen kleinen Stellen hingebracht, ne? Das sind auch schlimme Sachen in China. Dadurch, dass man nur ein Kind haben wollte, jeder wollte natürlich vor allem einen Sohn. Das ist ja auch in Indien, ne? Da werden ja Frauen reihenweise vergewaltigt, weil es kaum nur noch Frauen gibt. Die werden ja auch gefoltert. Und in Indien ist ja so, eine indische Ärztin hat berichtet im Fernsehen, dass sie dann wusste durch Ultraschall, dass sie eine Tochter, weil die müssen dann sofort Ultraschall machen, ne? Weil nur Söhne sollen ausgetragen werden. Und dass sie eine Tochter bekommt und die ist beim Nacht und Nebel geflohen, weil sonst hätte man ihr das Kinn bei lebendigem Leibe ausgeschnitten. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Sie ist dann in ein anderes Land geflüchtet. Sie hat gar nicht gesagt, in welchem sie lebt. Und dort hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht. Also das sind Sachen, das ist unglaublich. Und wie gesagt, in China gibt es auch sehr, sehr viele Folterungen. Woher wissen Sie von diesem Fall mit Indien? Und Indien, ja. Da, woher wissen Sie das? Ja, da, jetzt haben Sie erst wieder Info, weil ich schaue jetzt sämtliche Nachrichten an, seitdem mir das passiert ist, weil ich will einfach wissen, in was für ein Land ich lebe und in was für eine Welt ich lebe. Früher war ich da nicht so stark interessiert, aber immer schon etwas politisch interessiert. Jetzt, in Indien haben Sie jetzt gerade gezeigt, wieder in einen Bus, das hat jemand aufgenommen. Zwei Mädchen wurden schwer belästigt von Jungs und hätten beinahe vergewaltigt worden. Sie haben sich zur Wehr gesetzt. Ne? Und dann haben sie die irgendwie überrumpelt noch mit anderen Fahrgästen. Ne? Und die sind dann vom Bus ausgestiegen und wurden gejubelt. Also das muss man sich mal vorstellen, was dort passiert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, im Sommer ist eine Schweizerin, eine Touristin, von mehreren Inder vergewaltigt worden in Indien. Ihr Mann war ein bisschen woanders hingegangen, die waren Touristen und die war da alleine und plötzlich ist sie überwältigt worden von mehreren Männern und brutal vergewaltigt worden. Das ist unglaublich. Aber das ist natürlich auch Resultat daraus, dass man nur Jungs austragen darf. Ne? Ist Ihnen bekannt, dass dieser berühmte Leichenplastinator oder wie man ihn nennen darf, der diese Ausstellungen macht, Körperwelten, dass der auch Leichen aus China bezieht? Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Überall von den Ländern, ne, von den unterentwickelten Ländern sozusagen. China kann man jetzt, aber China ist ja natürlich ein sehr unterentwickeltes Land. Dann das, was wir sehen, diese technischen Errungenschaften, das ist ja doch nur eine Elite. Und das, was dahinter in diesen Dörfern, die total, ne, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben in den Nachrichten, wo Sie doch vor 2 Jahren eine Völkerzählung durchführen wollten in China. Es ist gescheitert daran, dass Sie das gar nicht machen können. Das sind so viele kleine Dörfer und so viele kleine irgendwelche Plätze, wo ein paar Häuser sind, das kann man gar nicht übersehen. Kennen Sie diesen Gunther von Hagens? Gunther von Hagen. Das ist der Mann, der diese Körperwelten-Ausstellung organisiert. Ja, ja, fürchterlich. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Ich finde das als Leichenschändung. Ja, der bildet also Menschen in den komischsten und erniedrigendsten Situationen ab, indem er sie also aufrecht hinstellt mit irgendwelchen intimen Dingen oder aus der Freizeit oder aus dem Berufsleben, nackt gehäutet, als Leiche aufrecht stehend, und macht das dann sozusagen für eine Art Kunst. Ja, jetzt können Sie sich vorstellen, wie pervers die Welt ist, dass das sowas machen kann. Also ich bin sogar noch nicht einmal für Organtransplantation. Ich bin einfach nicht dafür, weil da so viel Schindluder gemacht wird. Und würden Sie da jetzt nicht diese fürchterliche chemische Keule an uns ausführen, wenn wir krank sind und mit diesen Nebenwirkungen, dann wären nicht so viele Menschen krank und wären auch nicht so viele Organe kaputt. Kennen Sie eine Person direkt aus Tibet oder aus China? Aus Tibet? Nein, leider Gottes nicht. Aber eine Person kennen Sie, die dort irgendwelche Beziehungen hat? Also einfach die Kanzlerin. Nein, Sie sprachen doch von einer Bekannten. Da, oder? Sie sprachen doch von einer Frau, die Sie also kennen. Also ja, diese Frau, diese Mormonin, ja. Die kennt andere Mormonen, die auch dort schon mal waren, ja. Und die trifft sich auch mit dem Dalai Lama so in dem Sinne? Nein, die nicht, weil die sind ja nur Mormonen. Das ist ja auch so eine fundamentalistische Glaube, ne? Die sind ja diese Mormonenpaläste in Amerika. Und dann haben sie so eine Mormonenbibel und das ist natürlich auch diese Menschen, die so nett sind und dann überall und helfend zur Seite stehen, jeden, die werden ja ausgenützt eigentlich. Ne? Die würde ja natürlich nie in einen anderen Glauben gehen, ne? Das ist ganz klar. Aber sie kann auch urteilen und beobachten, was halt schlimm ist. Ne? Die haben das halt beobachtet dort, ne? Dass da schlimme Sachen passieren in China. Ne? Aber die Frau, von der Sie eben erzählten, die zu diesen Veranstaltungen mit dem Dalai Lama geht, die meinte ich. Also die hat jetzt geheiratet Und zwar, weil sie ist Bundesbahnschaffnerin gewesen, übrigens eine sehr, sehr hübsche Frau, die war mal Faschingsprinzessin. Und als Bundesbahnschaffnerin hat sie einen ägyptischen Arzt kennengelernt, das Auto war kaputt und dann hat sie den geheiratet. Und jetzt beschäftigt sie sich natürlich nicht mehr aus Liebe mit Buddhismus, weil die Ägypter, das sind ja Mohammedane und die haben was gegen Buddhisten, natürlich. Ja, die haben auch was gegen Menschenrechte. Ja, auch, sehr viel. Also, wenn ich jetzt mit diesen, habe ich auch schon öfters mit diesen, er ist sehr nett, ne, dieser ägyptische Arzt, aber wenn man das Religion anspricht, dann wird er grausam. Weil das stimmt nämlich, also bei der muslimischen Glaube, es stimmt nicht, dass alle jetzt sehr, sehr nett sind. Natürlich, die meisten würden nie jemanden umbringen und sich auch nicht in die Luft sprengen. Aber nett ist keine von denen, das stimmt nicht. Die lehnen tatsächlich sämtliche andere Religionen ab. Die sagen nur, dass sie das nicht tun. Ne? Aber die katholische Kirche macht das Gleiche eigentlich, ne? Ja, ja. Glaube ich auch. Ne? Die sagen auch, ja, wir sind ökonomisch, die sind nicht ökonomisch. Ökonomisch sind eigentlich nur die Evangelisten. Und die anderen eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht.